WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Und die erste Anruferin ist die Annette und Annette ist 48. Guten Morgen, Annette. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hier ist Annette. Ja. Ich freue mich, dass du da bist, Annette. Herzlich willkommen. Danke. Weswegen rufst du mich an? Das ist Lehm. Bitte? Ich sage, dass das Lehm sehr schön sein kann, aber ganz bitter. Ist dein Leben zurzeit bitter? Ja. Wie kommt das? Mein Mann ist vor 6 Wochen gestorben. Das tut mir sehr leid. Der Mann war sicher nicht sehr alt geworden. 56. Mhm. Vor 6 Wochen. Mhm. Ja. Ist er plötzlich verstorben? Nee, das nicht. Was hatte er? Ich war zuerst krank. Und zwar hat er gesagt, wir gehen jetzt dich untersuchen, das ist nicht normal, was da ist. Ich hatte Waffe im Bein und da hat man festgestellt, dass ich Hepatitis C habe. Du? Mhm. Mhm. Auch eine sehr schwere Erkrankung. Ja, genau. Ja. Ich hatte eine Leberzirrhose. Und 2009 habe ich eine Transplantation. Ach, du hast eine Leber bekommen. Genau. Mhm. Da bin ich sehr dankbar. Also, und das hast du gut verkraftet und hast dich gut danach dann... Nee, war eine Abstoßung. Und da hatte ich auch Pflegestufe 2. Mhm. Und mein Mann hat mich gepflegt. Mhm. Und wo das war... Darf ich mal kurz fragen? Hepatitis C ist ja auch eine Erkrankung, die man sich zum Beispiel über Geschlechtsverkehr holen kann. Weißt du, woher du sie hast? Hattest die Erkrankung? Also ich vermute, ich habe meinen Mann mit 14 Jahren kennengelernt. Wir sind viel verreist und hatte ich so eine tolle Blasenentzündung und die hatten noch solche Glasspritzen. Ah ja, verschmutzte Spritze, das kann natürlich auch sein. Mhm. Mhm. So, jetzt wolltest du gerade erzählen, dein Mann hat dich gepflegt. Na, genau. War eine Abstoßung. Mhm. Und ich hatte 3 Drainagen im Bauch. Ja. Die Leber hatte 3 Metastasen, also so Abszesse. Mhm. Die neue Leber. Mhm. Die neue Leber. Mhm. Und da hat man gesagt, wir schaffen das. Und wir haben das geschafft. Du hast zu Hause gelegen. Genau. Ja. Mhm. Und du hast es geschafft? Und er hatte unterdessen eine Halswirbel-OP. Also war es eine sehr schwere und sehr anstrengende Zeit für euch beide. Genau, aber wir haben immer zusammengehalten. Ja, und du bist dann wieder auf die Beine gekommen. Genau. Und er hatte immer Schmerzen und er hat es nicht mehr ausgehalten. Und da habe ich gesagt, Jochen, jetzt reicht's. Jetzt gehst du mal zum Arzt. Notdienst fahren. Mhm. Und hat man bei ihnen in der Leber eine 8 cm Metastase gefunden. Ach, das heißt, dann hat dein Mann auch Leberkrebs, also Leberzirrhose bekommen? Nee, er hatte überall Metastasen. Den primären Tumor, so nennt man das, ja, hat man nie gefunden. Das heißt, das ist ein Kapp-Syndrom, so ja. nennt man das. Das heißt, er hat das schon sehr lange in sich gehabt, ohne... Na, und da hat man zu ihm immer gesagt, das muss wieder besser werden. Mhm. Also er war ein Simulant. Mhm. Mhm. So, dann hat man das entdeckt. Wie lange hat er dann nach der Entdeckung noch gelebt? Ein halbes Jahr. Wie war dieses halbe Jahr? Er hatte immer Hoffnung, ich schaffe das wie du. Haben die Ärzte die Hoffnung euch gegeben? Also weil ich so viel im Krankenhaus war, ich vermute, dass jede Therapie für das Krankenhaus wichtig war, um Geld zu verdienen. Echt? Mhm. Verstehe. Chemotherapie hat nicht angeschlagen. Nichts. Eine Operation? Und dann wollten wir den letzten Tag, ich habe meinen Rollstuhl, weil ich selber im Rollstuhl saß, mitgebracht, habe ihn jeden Tag besucht, bin 80 Kilometer gefahren, hin und zurück. Mhm. Und dann sagt der Arzt zu mir, wir machen noch eine Bestrahlung. Und da habe ich gesagt, ich möchte erst, dass mein Mann nach Hause kommt und sich erholt. Mhm. Ja, sagte Annette, ich will nach Hause unseren Hund sehen. Wir haben keine Kinder und nichts. Also, ja. Und dann hast du ihn nach Hause geholt? Nein, dazu kam es nicht. Den ersten Tag, wo er im Krankenhaus war, da habe ich gesagt, sehen Sie nicht, wie mein Mann durcheinander ist. Was? Mhm. Das sehen wir nicht. Na, dann machen wir ein CT. Und da haben sie einen Schlaganfall festgestellt. Mhm. Und wo ich den Anruf kriegte, dass er verstorben ist, sagt mir, er wollte noch zur Waschecke und sich waschen und es um mich gibt. Und ich vermute, dass er erneut einen Schlaganfall gekriegt hat. Höre ich daraus, dass du schon den Eindruck hast, dass er nicht gut behandelt wurde? Nein. Nicht gut behandelt wurde? Nur die Therapie, Chemo durchgezogen worden ist, es ist ja auch gottspielig. Mhm. Das heißt, die wollten Kohle verdienen, die haben nicht patientenorientiert. Ja, und er hatte immer Hoffnung, immer Hoffnung. Ich sage, Jung, ich bin bei dir. Hast du denn in der letzten Zeit schon gedacht, das wird er nicht mehr schaffen? Ja. Weil du wusstest, wie groß das Ausmaß war. Er hat immer gekämpft. Er hat vor uns ein Haus geschaffen, hat gesagt, er hatte nie zu Hause. Und hat gesagt, Annette, endlich habe ich mit dir unser Haus. Wir waren 28 Jahre verheiratet. Eine gute Ehe gehabt? Ja, also gut, ja. Also es gibt immer Schwierigkeiten. Natürlich, natürlich. Also wir haben keine Kinder gekriegt, aber auch Zopf. Aber ich habe gesagt, wir haben uns und da ist. Und er hat vor seinen nicht nur Neffen gelebt. Jetzt ist er 6 Wochen verstorben, sagst du. Na. Vor 6 Wochen. Wie hast du denn diese 6 Wochen jetzt? Ich verdränge das. Ich verdränge das. Was machst du tagsüber? Ich bin froh, dass ich meine Mutti noch habe. Die ist 70. Ich habe eine Zwillingsschwester. Und das ist schon mal wichtig, dass du nahe Angehörige hast, die dich stützen. Aber dann kommt doch der Gedanke, dass er tot ist. Ja. Er hat jedem geholfen, immer. Er war nur, er ist ganz ärmlich groß geworden. Hast du dich, Annette, als er verstorben war, noch mal verabschiedet bei ihm? Hast du ihn gesehen? Im Krankenhaus, das war das Einzige, wo sie ihn schön... So hergerichtet? Was heißt schön? also ein bisschen würdevoll hingelegt haben. Und genau. Da hast du dich verabschieden können. Ja. Ach, Annette, das tut mir so leid, was du erzählst. Das ist ja schon eine sehr lange... Ich habe selber zu kämpfen, echt. Ja, ja, und ihr hattet ja beide zusammen so eine lange Leidenszeit und du warst so krank und bist ja auch noch immer angeschlagen. Und wenn dann so ein Schicksalsschlag kommt, das haut einen schon weg, das glaube ich. Das ist eine sehr harte Zeit, in der du jetzt lebst. Und ich glaube, das wird auch noch eine Weile so sein. Habt ihr mal in der letzten Zeit, als es ihm so schlecht ging, doch mal eventuell darüber gesprochen, was sein würde, wenn er tot ist? Nie. Wir haben gesagt, wir gehen auf die grüne Wiese. Das heißt bei uns so. Was heißt das? Man sagt immer, wenn jemand stirbt, ja, ich gucke da und dahin. Aber ich... Das verstehe ich nicht so ganz. Wie meinst du? Ich gucke da und dahin. Na, auf dem Friedhof. Ich kümmere mich ums Grab. Ach so. Na. Ja. Und das mache ich. Weißt du, Annette, ich glaube, die einzige Rettung, um überhaupt in so einer Trauer leben zu können, es aushalten zu können, ist, dass man sich immer und immer wieder vor Augen führt, was der Verstorbene gerne hätte, wie man sich verhalten soll. Und in den 99% der Fälle würde der Verstorbene nicht wollen, dass man zerbricht an der Trauer. Ja. Sondern der Verstorbene würde sagen, leb weiter und versuche auch irgendwann wieder was Schönes zu sehen im Leben. Er hat immer von meiner Schwester oder von meiner Nichte gesagt, kümmert euch um meine Annette. Lieber Annette, du bist gut eingebunden, habe ich gerade gehört, durch deine Schwester und durch deine Mama. Ja. Dennoch fände ich es ganz gut, wenn man dir auch noch von anderer Seite etwas helfen könnte. Würdest du zum Beispiel in eine Trauergruppe gehen? Oh, nee. Wäre das nichts für dich? Im Moment nicht. Würdest du denn zu einem Psychologen vielleicht mal gehen? Fände ich nicht so schlecht. Das heißt, du hättest einen festen Ansprechpartner, mit dem du alleine bist und wo du dein Herz ausschütten kannst und auch weinen. Denn mir wurde selber allein geschenkt. Ja. Lieber Annette, wir machen uns jetzt mal im Hintergrund ein bisschen schlau für dich. Mhm. Und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich jetzt auch gleich nochmal an, dann könnt ihr auch nochmal reden. Mhm. Ich wünsche dir von Herzen viel Kraft und Zuversicht. Und denk immer an deinen Mann, an deinen verstorbenen Mann, den du so geliebt hast. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir und alles Gute. Dankeschön. Bei dir. Vielen, vielen Dank. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Tschüssi. So, und weiter geht es mit Niklas. Und Niklas ist 16. Morgen, Niklas. Hi Domian. Hallo Niklas. Weswegen rufst du an? Weil ich wollte dich mal um Rat bitten. Ja. Da ich habe zwei Freundinnen gleichzeitig. Die eine ist Janina und 16 und die andere Vivian und 17. Mhm. Die eine kenne ich aus der Schule und die andere von den Pfadfindern. Ja, und ich weiß halt nicht, wie ich weitermachen soll. Und du hast weil mit, ich kann ja nicht. Bitte? Und du hast mit beiden eine Beziehung. Ja, genau. Wie lange schon? Und mit der einen 4 Monate und mit der anderen 5 Monate. Also fast die ganze Zeit läuft das parallel. Ja. Wie kriegst du denn das hin, dass die Mädels das nicht voneinander mitkriegen? Also die zwei Mädels, die kenne ich eigentlich nicht, weil die eine kenne ich aus der Schule und mit der mache ich halt hauptsächlich was in der Schule. Mhm. Und wenn ich Langschule habe, dann auch nach der Schule noch was. Ja, aber so zum Beispiel am Wochenende, da will doch jedes Mädel irgendwas mit dir machen, am Samstag oder so. Also, ich schaffe das halt so, das zu planen, da ich auch noch andere Termine habe, dass ich dann einfach sage, dass ich auf einem Schützenfest bin, weil ich auch in einer Bruderschaft bin. Und dann schaffe ich das halt so, dass die eine nicht mitbekommt, weil ich wirklich halt bei der anderen bin Oder ich sage zum Beispiel, dass ich auch zu Hause bin und Hausaufgaben machen muss. Aber das ist immer alles eine Lüge, eine Riesenlügerei. Ja, und das soll halt auch nicht so weitergehen. Und deshalb bin ich auch hier. Wo bist du da? Es ist so laut im Hintergrund. Ich bin gerade mit meinem Onkel. Der hat mich halt auch hier beraten. Der ist LKW-Fahrer und den fahre ich freitags immer bei dem mit. Achso, ihr fahrt gerade Auto sozusagen. LKW. Verstehe. Was sagt denn der Onkel? Der kennt ja die ganze Geschichte jetzt auch. Was sagt der denn? Ja, er wusste auch nicht so genau. Er hat auch gesagt, das kann nicht auch immer so sein. Und er hat mich halt hier vorgeschlagen, dass ich mich mal von dir beraten lasse. Mhm. Sag mal, mit der einen 5 Monate, mit der anderen 4 Monate. Wieso hast du dich denn überhaupt dann auf die zweite Beziehung, wo du schon mit der einen Monat zusammen warst, überhaupt eingelassen? Weil es kam so. Weil wir haben uns dann halt auch ineinander verliebt. Mhm. Und dann hatte ich halt Gefühle für beide. Mhm. Und die halt auch für mich. Und dann wollte ich halt keine verletzen. Ja, aber es ist ein ziemlich unfaires Spiel, weil die Mädels wissen ja eben nicht, dass sie noch ein, dass da noch eine andere ist. Ja, genau. Hast du denn öfters auch schon ein schlechtes Gewissen? Ja, ab und zu mal. Wenn ich da einen absagen muss wegen der anderen. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man sich in die Rolle des anderen denkt. Stell dir mal vor, ein Mädchen würde das mit dir machen. Wenn dich als Freund hätte und auch parallel dazu noch einen anderen Typ, was würdest du dann empfinden und sagen? Dann würde ich dir vorschlagen, dich zu entscheiden. Also, das war jetzt halt schwer für ihn dann auch. Also Niklas, das ist kein gutes Lebenskonzept, was du da fährst. Ja. Weil du einfach ein Mädchen, nicht ein, du betrügst beide Mädchen. Und verletzt dadurch letztendlich beide enorm. Wenn das rauskommt, sind die zutiefst verletzt und zu Recht auch. Ja. Das heißt, wenn man sich anständig verhält, muss man ehrlich sein. Und da muss man eine klare Linie fahren. Mhm. Entweder entscheidest du dich ganz schnell für ein Mädchen oder du sagst beiden die Wahrheit und dann wird sich die Sache schon rausstellen, wer eher bei dir bleibt oder wer dir vielleicht am ehesten gesonnen ist. Ich finde, dass du so nicht weitermachen kannst. Weil du stehst auch für dich nicht gut da. Weißt du, was macht man nicht? Das ist einfach nicht fair. Gerade in Sachen Liebe, finde ich, zählt Ehrlichkeit ungeheuer viel. Und wenn man in so einer zentralen Frage lügt, ist das für die Liebe eigentlich der Killer. Ich weiß halt auch noch nicht, wie ich den beiden das sagen soll. Weil es ist halt auch schwierig. Klar, das hast du dir eingebrockt. Aber du kannst es denen so sagen, wie du es mir gerade gesagt hast. Die fallen wahrscheinlich aus allen Wolken. Kann auch sein, dass du beide verlierst danach. Ja. Aber das hast du dir dann wirklich auch eingebrockt. Und dann bist du da auch schuld dran. Mhm. Also was ich auf keinen Fall dir raten möchte, ist, dass du das weitermachst. Auch nicht mehr eine kurze Zeit. Ne, das wollte ich ja nicht. Klar Tisch machen. Ja. Stell dir mal vor, wenn ein Mädchen das doch irgendwie um 1000 Ecken erfährt, wie blöd du dann dastehst. Ja. Da kannst du dich nicht mehr ausreden, da gibt es keine Entschuldigung, da bist du einfach wirklich der Angeschmierte und der Depp. Mhm. Also, ich rate zur Ehrlichkeit. Und möglichst schnell. Okay. Dann hoffe ich, dass du es schaffst. Ja, danke schön. Grüß den Onkel herzlich von mir. Ja. Und alles Gute. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Ja. Ob ich eine Autogrammkarte haben könnte. Sehr gerne, Niklas. Da musst du aber nochmal auflegen und wir rufen dich an wegen deiner Anschrift und Adresse. Okay? Okay, danke schön. Okay, tschüss, danke, Niklas. Ciao. Okay, tschüss. Der Niklas hat schon 2 Mädels am Start. Das fängt ja gut an. Mann, oh Mann. So, meine Lieben, jetzt gibt's eine kleine Postecke. Eine Postbox. Es hat geschrieben Renate. Und zwar hat Renate Bezug auf einen sehr schlimmen Fall, den wir vorige Woche hier gehört haben. Und zwar erzählte eine Anruferin von ihrer 90-jährigen alten Mutter, die eigentlich noch fit war, in einem Altenheim lebte. Und in diesem Altenheim am helllichten Tage auf dem Flur von einem schwer dementkranken Mann angefallen wurde, hingeschmissen wurde. Und dieser schwer dementkranke Mann ist auf dieser alten Frau herumgetrampelt. Diese Frau ist so schwer verletzt, dass sie, so hat die Anruferin es gesagt, dass sie wahrscheinlich an den Folgen dieses Überfalls sterben wird. Zu diesem Fall schreibt Renate: Lieber Domian, es reicht. Ich bin so sauer über das Pflegesystem und die exorbitante Vernachlässigung alter Menschen in den Heimen. Dieser unfassbare Fall von Aufsichtspflichtvernachlässigung am helllichten Tag ist nur die Spitze eines grausamen Eisberges. Schuld daran, dass die Mutter der Anruferin durch ein so schreckliches Gewaltverbrechen nun elend an ihren Verletzungen sterben muss, ist die Politik und das Gesundheitssystem, das es zulässt, dass mit viel zu wenig Personal gearbeitet wird, um möglichst viel Gewinn zu machen. Die Meinung von Renate. Dann zum Thema AfD hatten wir vor zwei Wochen ja auch einige Anrufe, unter anderem auch eine Anruferin, die lange, ich glaube, Mitglied der CDU war oder zumindest die CDU gewählt hat und jetzt aber auf Seiten der AfD steht. Dazu schreibt Chris: Hi Domian, mein Name ist Chris, ich bin 28 Jahre alt. Ich bin entsetzt darüber, dass sich mittlerweile so viele seriöse und gebildete Leute zur AfD bekennen. Auch ich halte nichts von Merkels Satz, wir schaffen das. Aber die Hetzerei und die Parolen der AfD helfen niemandem. Ich will in einem humanen Deutschland leben. Ich will stolz darauf sein, Deutscher zu sein und für ein Land stehen, das in der Not hilft, das großzügig Asyl gewährt und das arme Länder an seinem Reichtum teilhaben lässt. Herzliche Grüße, Chris. Jochen, auch zum Thema AfD. Hi Domian, ich finde diese Partei gruselig und ich würde sie nie wählen. Aber all die, die sich im Fernsehen immer über diese Partei und ihre rechten Tendenzen aufregen, regen sich nie darüber auf, dass es bei den Linken auch Extreme gibt. Nämlich extrem linke Kommunisten, die die Verbrechen Stalins relativieren oder beschönigen. Das ist ebenso ein großer Skandal. Mit freundlichen Grüßen, Jochen. So, Joshua hat geschrieben: Hi Domian, ich möchte mich bei dir sehr bedanken. Durch ein Gespräch, das du mal in einer Sendung geführt hast, habe ich den Mut zu meiner Sexualität gefunden. Ich bin weder bisexuell, noch homosexuell, noch heterosexuell. Ich bin irgendwie dazwischen. Früher wollte ich mich immer einordnen. Jetzt nehme ich mich so, wie ich bin. Ich bin halt sexuell. Weiter nichts. Und das ist großartig. Ich genieße die Vielfalt. Und noch eine Mail von Dirk. Dirk schreibt: Mit großem Interesse habe ich den Schweizer Anrufer gehört, der es geil findet, wenn sich extrem dicke Männer auf seinen Bauch setzen. Ich bin ähnlich gestrickt, allerdings heterosexuell. Für mich gibt es nichts Schöneres als zwei füllige Frauen, die sich mit ihren dicken Bäuchen über mich hin und her rollen, am liebsten über das Gesicht und über meine Füße. Lieber Dirk, dann wünsche ich dir noch viele füllige Frauen, die sich oft über dich hin und her rollen. Ende der Postbox für heute. Und es geht weiter mit der freien Themennacht hier bei uns. Und das ist jetzt hier der Daniel. Daniel ist 29. Guten Morgen, Daniel. Hallo. Hallo Daniel, weswegen rufst du an? Mein Thema ist Leihmutterschaft. Leihmutterschaft? Genau. Warum ist das dein Thema? Meine Frau und ich, wir versuchen seit ungefähr 3 Jahren ein Kind zu bekommen. Mhm. Das hat dazu geführt, wir hatten 3 Fehlgeburten, von der eine auch mit einer Not-OP endete. Ja. Und unser Problem ist, nicht schwanger zu werden, sondern die Schwangerschaft zu halten. Mhm. Und wir haben natürlich alles untersuchen lassen, man findet nichts, auch genetisch nicht. Man kann es nicht erklären, warum es immer zu den Fehlgeburten gekommen ist. Genau. Mhm. Was und natürlich eine große psychische Belastung für deine Frau ist, auf jeden für Fall. Dich auch natürlich. Ja, wir haben dann versucht, Adoption als Option zu nehmen. Mhm. Wir sind auch auf einer Adoptionsliste bei uns. Mhm. Uns wurde nur gesagt, dass wir, weil wir noch relativ jung sind fürs Thema Adoption, ein absehbarer Zeit, wo eher kein Kind kriegen würden. Na, so jung bist du auch nicht mehr. Mit 30, fast 30 Jahren ist das doch eigentlich ein perfektes Alter. Ja, sollte man denken. Sollte man denken. Wie alt ist deine Freundin, Frau? 28. Ja, das ist eigentlich perfekt. Ja, wenn man sagt, jetzt sieht Kind und Abstand zu den Eltern, natürlich. Mhm. Aber bei Adoption ist es ja so, dass 40 so das Maximum ist, wenn man einen Säugling haben will. Mhm. Und scheinbar die Jugendämter, zumindest hier, eher der Meinung sind, dass man da ja die Leute nimmt, die jetzt nicht mehr so lange warten können. Mhm. Na gut, seltsame Regelung. Es gibt genügend Kinder, die gerne ein Zuhause hätten. Mhm. So, das ist euch dann, ihr wollt nicht so lange warten. Nee, also im schlechtesten Fall müssten wir ja dann ja 10 Jahre oder so warten. Mhm. Ist dann doch ein bisschen lang. Somit seid ihr auf das Thema Leihmütterschaft gekommen. Genau. Naja, wie gesagt, das Problem ist ja nicht schwanger zu werden, sondern eben die Schwangerschaft zu halten. Mhm. Das heißt, so Themen wie künstliche Befruchtung oder dergleichen bringen ja nichts, weil das Problem haben wir ja nicht. Mhm. Und das Problem, um eben das Problem zu lösen, das zu halten, müsste man ja dann sozusagen die Schwangerschaft auslagern. Und da ist eben dann Leihmutterschaft der Weg, der uns am besten erscheint. Das heißt, letztendlich seid ihr die Erzeuger des Kindes? Genau. Und ausgetragen wird das Kind von einer anderen Person? Richtig. Mhm. Also es ist genetisch unser Kind. Genetisch ist es euer Kind, genau. Jetzt muss ich mal kurz fragen, du bist informierter als ich, das ist rechtlich in Deutschland kein Problem? In Deutschland, also sagen wir mal, Leihmutterschaft in Deutschland ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt? Weil sich die Ärzte strafbar machen würden. Das liegt noch an diesem Embryonenschutzgesetz. Mhm. Aber in anderen Ländern, zum Beispiel Griechenland oder USA oder auch England, Belgien, aber eben auch in der Ukraine, mhm, ist es erlaubt. Mhm. Und es ist auch in den Ländern gesetzlich geregelt ordentlich. Also da wird festgelegt in einem Vertrag, was genau gemacht wird, wie die Leihmutter entlohnt wird und dergleichen. Mhm. Also da ist alles wirklich so, auch vom Gesetz her geregelt. Das heißt, ihr habt ja schon sehr, sehr genau informiert und das ist eine Option, die für euch in Frage kommt. Also wir sind dabei, Geld zu bekommen, um das bezahlen zu können. Wie teuer ist das denn? Es kostet in der Ukraine ungefähr 50.000 Euro. Boah, das war viel Geld. Aber da ist auch wirklich alles dabei. Also ja, die ganze medizinische Behandlungen, Tests und eben auch die Entlohnung für die Leihmutter. Aber weiß man denn überhaupt, dass diese Frau, die das tut, dass die sich dann in der Schwangerschaft auch so verhält, wie sie sich verhalten sollte? Also es wird von der Klinik her gesagt, dass sie sich regelmäßig, also eigentlich jeden Tag darum kümmern, wie es der Frau geht. Mhm. Und die Klinik hat natürlich auch das Interesse, auch aus Mediensicht, eben, dass das alles gut läuft. Wenn, also die ist sehr bekannt, diese Klinik, mhm, und die haben auch sehr, sehr viel Kundschaft aus allen möglichen Ländern. Mhm. Wenn man das als deutsches Paar im Ausland machen lässt, sage ich mal, ja, so, macht man sich dann strafbar? Nee. Nee, das ist erlaubt. Genau. Oder damit, dann wird man nicht belangt, so kann man das sehen. Jetzt ist natürlich die ethische Frage von euch auszuklären, ob ihr das mit eurem Gewissen vereinbaren könnt, auf diese Art und Weise ein Kind zu bekommen. Mhm. Es ist so, in dem Fall wäre das eine Frau, die schon mal eine Leihmutterschaft hinter sich gebracht hat. Mhm. Das heißt, die weiß auf jeden Fall schon, worauf sie sich einlässt. Und wenn man jetzt den finanziellen Aspekt sich anschaut, im Verhältnis zu dem Durchschnittseinkommen in der Ukraine zum Beispiel, mhm, und dem Durchschnittseinkommen in den USA, bekommt die Frau jetzt zum Beispiel in der Ukraine deutlich mehr Geld im Verhältnis als zum Beispiel in den USA. Mhm. Von diesen 50.000 Euro, weißt du, wie viel Geld die Frau dann de facto in der Tasche hat? Das weiß ich nicht genau, aber es ist auf jeden Fall mehr als ein durchschnittliches Jahresgehalt dort. Läuft die Organisation über eine Klinik oder gibt es da einen Verein oder wie wird das geregelt? Nee, es ist eine Klinik, die das alles regelt. Die regelt auch die ganzen bürokratischen Sachen. Mhm. Und die sind auch, die haben auch schon mehrere deutsche Kunden gehabt. Und die korrespondieren auch in deutscher Sprache und die kümmern sich auch um die ganzen Dokumente dann am Ende, wenn man ausreisen will. Weil die letzte Rate wird dann auch erst gezahlt, wenn man alle Unterlagen hat, um auch das Land verlassen zu können. Mhm. Wie geht das denn rein praktisch? Man braucht eine Eizelle und eine Samenzelle. Ja, man braucht, man nimmt dann die Eizellen von meiner Frau und das Sperma von mir und wird das dann eben im in der Petrischale zueinander gebracht. Das wird dann in der Ukraine, ihr müsstet dann dafür in die Ukraine reisen? Genau, mehrfach. Also wir müssen einmal hinreisen für das erste Gespräch und die ersten Untersuchungen. Mhm. Und dann eben, wenn eine passende Leihmutter gefunden wurde, dann wird eben die Extraktion der Eizellen durchgeführt, die künstliche Befruchtung und dann eben das Einsetzen bei der Leihmutter. Hat man denn die Möglichkeit, vorher die Leihmutter mal kennenzulernen? Soweit ich weiß, ja. Hat man auch die Möglichkeit, während der Schwangerschaft die Leihmutter zu besuchen? Es ist so, also es regelt die Klinik mit der Leihmutter. Also man trifft die auf jeden Fall spätestens bei der Einsetzung. Mhm. Und dann natürlich nochmal, wenn es dann Richtung Geburt geht. Mhm. Ja. Nochmal die ethische Frage, die ich gerade formuliert habe. Ihr seid da mit euch im Reinen, dass das so alles in Ordnung ist und ihr könnt das mit eurem Gewissen vereinbaren? Ein wichtiger Punkt ist eben, dass die Leihmutter, wenn die selber dafür bereit ist, weil es gibt viele Frauen, die auch gerne Leihmutter sind, auch gerne schwanger sind, die einfach nur dieses Gefühl mögen und auch es gerne mögen, wenn sie zum Beispiel irgendeinem Paar, das eben keine Kinder kriegen kann, so etwas Gutes tun kann. Mhm. Und unter der Sicht auf jeden Fall. Also wir haben da wirklich lange drüber nachgedacht und auch drüber geredet. Mhm. Und für uns ist eben auch ein wichtiger Punkt, eben, dass die Frau das schon mal gemacht hat. Mhm. Mir ist diese Leihmutterschaft, also die Mütter, die dann schwanger werden, das ist mir ganz befremdlich, mir das vorzustellen. Man ist ja quasi wie eine kleine Maschine, wie eine Menschenherstellungsmaschine und dann gibt man das Kind wieder ab. All die Beziehungen, was schwangere Frauen immer so erzählen, dass während der Schwangerschaft schon eine Bindung zu dem Kind entsteht, dass man sich freut an Bewegung und weiß ich was alles, das fällt ja flach. Das Kind ist ja sofort wieder weg, wenn es dann geboren wurde. Ja, aus der Sicht der Leihmutter, ja. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt wirklich viele Frauen, die das nicht nur aus finanziellen Aspekten machen. Wieso fiel jetzt eure Wahl auf die Ukraine? Ja, wir haben uns angeschaut, wo es gehen würde. Amerika ist ziemlich teuer, da kann man so mit dem 3- bis 4-fachen rechnen. Dann Griechenland würde auch gehen, das wäre auch in der EU. Das sind aber die Kosten nicht so überschaubar, weil in der Ukraine gibt es so Festpreise. Mhm. Und vor allem das Problem ist in allen Ländern, außer jetzt zum Beispiel in der Ukraine, dass wenn das Kind zum Beispiel zu früh kommen würde, mhm, ist die Frage, wer zum Beispiel die ganzen medizinische Betreuung bezahlt. Und das ist in der Ukraine geregelt? Ja, da ist das alles geregelt. Ich will jetzt keine Vorurteile schüren, aber mir wäre natürlich wohler, wenn man sowas Großes vorhat, das in einem Land zu machen, wo auch ein solides gesundheitliches System verankert ist und wo auch gewisse Standards herrschen, die unseren ähnlich sind. Ich wäre da in der Ukraine eher vorsichtig oder skeptisch. Also das waren wir ursprünglich auch, aber wir haben ja recht viel von dieser Klinik gesehen und auch in Medien gelesen. Und es gab da ja verschiedene Fälle, zum Beispiel diese eine Schweizerin, die da noch Zwillinge bekommen hat, im recht hohen Alter, mhm, die war auch in dieser Klinik. Mhm. Also die sind medizinisch sehr, sehr weit vorn, die Ärzte haben auch international studiert und es wirkt auch alles sehr professionell. Im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Kliniken, die wir uns woanders angeschaut hatten, im Internet und so. Mhm. Es klingt ja alles schon sehr weit entwickelt bei euch. Das heißt, wann wollt ihr diesen Schritt gehen? Wenn die Finanzierung mit der Bank klappt, dann würden wir noch Ende Oktober den ersten Besuch dort machen. Mhm. Wenn der erste Versuch fehlschlägt, was kostet das dann? Bei der Klinik ist es so, sie garantieren mehr oder weniger, dass man ein Kind bekommt. Mhm. Das heißt, die machen maximal 5 Versuche. Mhm. Und wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, würde man sein ganzes Geld zurückbekommen. Das ist alles vertraglich geregelt? Ja. Mhm. Also die sind sich in ihrer Sache so sicher, dass sie eine Geld-Zurück-Garantie geben. Was sagt euer Umfeld? Verwandte, Freunde, Eltern? Also allen, denen wir das gesagt haben, die sind dem eigentlich sehr positiv gegenüber. Mhm. Habt ihr mal überlegt, wenn es denn soweit sein sollte und es hoffentlich dann auch gut gelingt, was ihr dem Kind später erzählt? Die Wahrheit. So wie es dann auch war. Genau. Mhm. Weil alles andere, es würde ja irgendwann rauskommen. Das, man wird ja hier bei uns, auch die Nachbarschaft würde ja merken oder das Umfeld, dass meine Frau ja nie wirklich schwanger war. Mhm. Und irgendwann, wenn das Kind im Kindergarten oder so ist, würde es eh irgendwann rauskommen. Mhm. Und dann ist es sicherlich sinnvoller, von vornherein das richtig zu machen. Weil auch wenn man jetzt ein Kind adoptieren würde, ist man ja inzwischen auch gesetzlich verpflichtet, das Kind aufzuklären. Ja. Also dem Alter entsprechend. Aber diese ganzen Geschichten, die es früher gab, dass irgendwelche Kinder durch Zufall irgendwann erfahren haben, dass sie adoptiert sind, das ist auch gar nicht mehr erlaubt heutzutage. Mhm. Wie schnell bekommt man diesen Säugling nach der Geburt? Also man wird da sein, wenn es geboren wird. Und kann es dann auch nach der ersten Versorgung dann mit nach Hause nehmen? Ja, also man ist dann vor Ort, hat halt dann auch medizinische Betreuung vor Ort. Mhm. Und dann ist eigentlich der Punkt nur noch, dass die Unterlagen ausgestellt werden müssen. Mhm. Wie auch ein deutscher Reisepass für das Kind, damit man eben das Land dann verlassen kann. Ich verstehe. Daniel, ein ungewöhnliches Vorgehen. Ich kenne in meinem Umfeld niemanden, der das so gemacht hat. Wenn ihr das jetzt für euch so entschieden habt und ihr auch ein gutes Gefühl habt, für, dass ihr ordentlich klinisch und medizinisch betreut werdet, dann drücke ich euch die Daumen und wünsche alles Gute, damit alles gut läuft und ein gesundes Kind zur Welt kommt. Vielen Dank. Viele Grüße an deine Frau. Mach ich, danke. Auf Wiederhören, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Hier ist der Hinweis auf nächste Woche. Unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Dreck. Und ich frage euch, was habt ihr schon Dreckiges erlebt? Also vielleicht einen verschmutzten OP-Saal, ein versifftes Hotel, vermüllte Wohnungen, vielleicht etwas sehr Ekelhaftes in einem Restaurant oder aber Dreck ist für euch vielleicht gar nicht so abstoßend, sondern ihr findet das vielleicht sogar erregend im sexuellen Sinne. Also ich möchte gerne mit euch nächste Woche über Dreck sprechen. Und ihr könnt euch wie immer gerne anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche vor der Sendung am Mittwoch oder während der Sendung anrufen. Thema nächste Woche ist Dreck. Und nochmal eine Information in eigener Sache. Ich habe es ja schon einige Male gesagt. Ich gehe nächstes Jahr zwischen Januar und April auf Talk-Tournee, auf Talk-Show-Tournee hier in Nordrhein-Westfalen. Es gibt viele Termine. Wer Interesse hat zu kommen, ich würde mich sehr freuen. Ihr könnt die Termine einsehen und die Zeiten und die Ort, also die Örtlichkeiten, wo das stattfindet, auf 1live.de. Die Tickets kann man sich auch schon jetzt besorgen oder auf jeden Fall buchen lassen. 1live.de zum Thema Talk-Tournee Domian. So, jetzt geht's weiter mit Gela. Gela ist 28. Guten Morgen, Gela. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo Gela, guten Morgen. Hi. So, jetzt sind wir beide dran. Ja. Um was geht's? Und zwar, also mein Thema ist das sogenannte Ghosting. Und zwar handelt sich darum, dass sich enge Bekannte, Freunde oder der Partner, Partnerin, Familienmitglieder von heute auf morgen nicht mehr melden. Und man eben nicht mehr weiß, was mit der Person ist. Und mir ist es jetzt dreimal mit meinen Ex-Partnern passiert. Wie nennt man das? Gibt's schon wieder einen Ghosting. Gibt's? Ghosting, also wie der Geist, the Ghost. Ist absolut irre. Zu jedem Phänomen taucht dann irgendwoher, meistens aus dem Englischsprachigen natürlich, irgendein Name auf. Und dann ist es schon wieder ein Phänomen. Also dass Leute einfach von heute auf morgen weg sind. Genau, und sich nicht mehr melden. Also nicht mal mehr Schluss machen und genau. Das ist dir passiert? Genau, dreimal mit meinen Ex-Partnern. Und ich weiß halt bis heute nicht, warum die jetzt Schluss gemacht haben. Dreimal mit Ex-Partnern? Genau, und die waren halt auch alle unterschiedlich vom Charakter her. Also ich kann da jetzt keine irgendwie vielleicht Gleichmäßigkeit rausfinden. Vielleicht liegt es an dir. Ich glaube jetzt nicht unbedingt. Also ist so meine spontane Idee. Aber mal eins nach dem anderen. Wie lange warst du jeweils mit den Typen zusammen? Also mit dem ersten ungefähr 2 Jahre und dann halbes Jahr, also ungefähr so ein halbes bis 2 Jahre ungefähr. Und die sind wirklich von heute auf morgen weg, ohne Nachricht? Die, Ohne alles. Genau, also ja, also ich habe halt manchmal gemerkt, okay, der ist jetzt irgendwie schlecht drauf oder so, das kam halt öfters vor in der Beziehung, das ist ja auch völlig normal. Mhm. Aber so gegen Ende war das halt auch, also manchmal der Fall und dann habe ich nie wieder was gehört und habe halt dann schon geschrieben und gefragt, hey, was ist los? Und dann kam halt keine Nachricht. Ich habe auch Freunde und Familie dann ja kontaktiert. Und die wussten halt dann auch nicht... Und auch nicht, wenn etwas länger Zeit vergangen ist, dass du dann irgendwas rausgekriegt genau. hast. Genau. Nee, nee, es kam gar nichts mehr. Du stehst vor einem Riesenrätsel, was da war richtig. Mit dir. Richtig. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber wenn man so lange mit jemandem zusammen ist, wie du es gerade geschildert hast, eine Mal zumindest oder zweimal, dann hat man doch auch irgendwie Sachen von dem anderen bei sich und man ist verstrickt mit Freundeskreis und so. Teilweise habe ich die Sachen heute noch oder habe sie halt dann ihm geschickt, weil ich das einfach nicht mehr sehen konnte. Ich wusste ja nicht, es lief ja gut und es waren ja keine Arschlöcher oder so. Die waren ja nett zu mir und ich habe ja eine gute, wunderbare Beziehung gehabt und welche gar nicht mit denen zusammen gewesen. Ich habe so verstanden, dass ihr nicht zusammen gewohnt habt. Genau, wir haben nicht zusammen gewohnt. Aber dann käme ich, mein erster Gedanke, wenn jetzt per SMS oder per Mail oder was ich, wenn da keine Reaktion zurückkäme, würde ich da mal hinfahren, wo derjenige wohnt. Ja, ja, aber es wurde halt nicht aufgemacht. Das hast du getan, also? Ja, ja, klar. Ich war auch da und es war halt niemand da. Und du bist ich hatte auch einmal eine Fernbeziehung, also das finde ich auch zu sagen. Okay, eine Fernbeziehung ist so ein anderes Ding, aber die anderen wohnten auch so in deiner Nähe. Ja, genau, genau. Und denen bist du nicht zufällig da mal irgendwo im Café über den Weg gelaufen? Nee. Es würde. Also ich habe schon viel probiert. Ich habe auch, wie gesagt, Freunde, wo ich es halt wusste, kontaktiert und die wussten auch gar nicht, dass die getrennt sind. Also ich vermute mal, das Problem war, dass die wirklich irgendwie ein Problem, keine Ahnung, mit sich selber hatten oder einer hatte auch so ein bisschen Depressionen und so weiter. Also mein Anliegen ist einfach, wenn man halt irgendwie Probleme in der Beziehung hat, dann soll man das einfach ansprechen, weil ich leide halt drunter und ich ja, weiß ja, halt klar. bis heute nicht, was natürlich. Der Grund ist. Aber wenn so etwas passiert und jemand so spurlos verschwindet, ist man da nicht erstmal besorgt, da könnte was passiert sein? Ja, total. Absolut. Ich wusste ja gar nicht, liegt es jetzt an mir? Ich habe ja auch immer die Schuld bei mir gesucht. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Nein, es kann ja auch ein Verbrechen vorliegen können. Ja, das glaube ich jetzt nicht, weil ich habe ja auch die Verwandten und so kontaktiert. Also die wussten ja gar nicht, was los ist. Die haben dann auch angerufen und... Also wenn du zum Beispiel dann die Mutter von dem Typ angerufen hast, die du vielleicht schon kanntest von dem einen oder anderen. Ja. So, dann rufst du da an und sagst, hier ist Gela, er ist weg. Was ist los? Was haben die denn dann geantwortet? Ja, die wussten gar nicht, wie, seid ihr jetzt nicht mehr zusammen oder was? Ja, dann rufe ich ihn halt mal an und frag mal nach. Und dann haben sie, also einmal war ich bei Freunden von ihm und die haben ihn dann angerufen. Und er meinte, er hat sich jetzt getrennt von mir und ist halt jetzt so. Wenn das ein Trend ist, ein Phänomen ist. Ich vermute es mal. So, dann, und wenn du sogar schon diesen Fachausdruck kennst, dann würde das in unsere egomanische Zeit, finde ich, sehr gut hineinpassen. Man geht einfach, man hat gar keinen Bock, sich auseinanderzusetzen. Man hat keine Lust, man schmeißt den Partner genauso weg wie ein paar olle Socken. Das würde das sehr halt gut... Genau, so mit sozialen Medien, schnell mal über WhatsApp hat man mal Schluss gemacht. Ja, das ist halt jetzt die nächste Stufe. Genau, das wäre die nächste Stufe, genau. Genau, also Facebook, WhatsApp und dann sagt man irgendwann gar nichts mehr. Genau. Wie Fastfood ist das? Geschirr vom Fastfood wegschmeißen. Ja. Ja. Genau, und das ist halt, es ist eigentlich gar nicht lustig. Es ist halt bis heute, ich habe halt Angst, auch in eine neue Beziehung und so, weil ich halt, also mich verfolgt es halt. Weil also Gela, ich will dir mal sagen, wenn ich wüsste, okay, er hat eine andere oder er liebt mich nicht mehr, dann könnte ich... Ist natürlich auch schwer und eine Beziehung geht auch mal zu Ende. Aber dann könnte ich irgendwie besser abschließen. Und wenn ich kann mit ihm reden und sagen, okay, es ist Schluss, dann kann ich abschließen und sagen, okay, es ist aus. So, ich kann dir zum Beispiel sagen, dass die dich nicht mehr lieben. Ja, aber dann bitte sollen sie es mir auch sagen. Dann sollen sie es dir sagen und vielleicht auch begründen, was da schiefgelaufen ist. Genau, dann kann ich besser damit leben. Ja, damit du da auch vielleicht was daraus lernen kannst, wenn man... vielleicht auch auf eigene Fehler aufmerksam wird. Ja, klar, aber ich weiß nicht, wenn man halt auch so ein Verhalten an den Tag legt, dann hat man auch irgendwo Angst vor irgendwas. Und ich finde es auch ziemlich feige, ehrlich gesagt. Also man kann das ja ansprechen. Also Gela, da bist du jetzt wirklich gebeutelt, wenn dir das dreimal passiert ist. Ja. Das ist wirklich, wirklich krass. Allerdings würde ich mich jetzt nicht bremsen in Sachen, dass ich jetzt noch skeptischer Typen gegenüber würde oder vorsichtiger. Nee, das nicht. Aber ich finde es halt scheiße, einfach das Verhalten. Man kann es ja einfach ansprechen und nicht irgendwie sich feige verabschieden und dann nie wieder sich melden. Wie hieß es? Ghosting? Ghosting, genau. Ghosting. Also wenn ihr auch Ghosting schon mal erlebt habt, dann könnt ihr euch auch mal melden und ein bisschen erzählen. Liebe Gela, auf dass es dir nie wieder passiert. Ja, danke dir. Viel Glück und einen tollen Typ wünsche ich dir bald. Du, Domian, ich hätte noch kein Autogramm von dir. Gerne, wir rufen nochmal an. Okay, alles klar. Tschüss, ciao. Jo, danke, tschüss. Ciao. 1.46 Uhr, Angelika 69. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Angelika. Guten Morgen. Oh, Sie sind meine letzte Rettung in diesem Leben, sonst verzweifle ich. Was ist denn los, Angelika? Erzähl mal. Ich habe einen entsetzlichen Stalker. Seit 20 Monaten verfolgt mich dieser Mann, bricht in eine Wohnung ein, bläst einen entsetzlichen Gestank in die Wohnung. Er bläst Gestank in die Wohnung? Oh, ja. Wie geht das? Ich habe von sowas noch nie gehört. Das ist ein Gestank, wo, wenn man im Wohnzimmer sitzen bleibt, dann bekommt man innerhalb von 2-3 Minuten Herzprobleme. Man muss sofort auf den Balkon abhauen. Wo, wie bläst er das denn in deine Wohnung rein? Ja, das weiß ich nicht. Am Eingangstür irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wie so etwas funktioniert. Hast du ihn dabei schon mal erwischt? Na, das ist ja unmöglich, diesen gerissene Person zu erwischen. Das ist fast wie Sechser in Lotto, dass man den erwischt. Das geht seit 20 Monaten, sagst du. Ja. Kennst du diese Person? Weißt du, wer das ist? Weißt du, wer das ist? Ich wusste es zu Anfang, aber jetzt hat er ja irgendwelche Freunde beauftragt, die das weitermachen. Aber du weißt, wer es am Anfang war? Ja, ja. Wer bis vor einem Monat war, weiß ich. Also keine Namen bitte nennen, aber wer ist es denn gewesen bis vor ein paar Monaten? Das war mein ehemaliger Arbeitgeber, bei dem ich gekündigt habe, weil er mich sexuell belästigt hat. Ach so. Ich wollte das nicht. Ich wollte einen sauberen Arbeitsplatz haben, weil er nicht aufgehört hat. Habe im Dezember 2014 gekündigt. Oh Gott, und seitdem ist diese Katastrophe erst losgegangen. Woher weißt du denn, hast du ihn denn doch mehrfach beobachtet, dass er das war? Ich habe ihn doch gesehen. Ich habe ihn gesehen. Wenn ich von der Bank rauskomme, er ist gerade da vorbeigelaufen, an der Straßenbahn hat er gewartet, an der Bushaltestelle, überall war zugegen. Hat er dir auch Briefe geschrieben oder Mails oder SMS geschrieben? Na, das gerade nicht, aber Geschenke hat er mir gegeben, 64 Stück. Wie hat er dir die gegeben? Ja. Ja, wie? Also nicht von Wein bis zum Kerzen, Windlichter, vor der Wohnungstür hat mir das hingestellt. Aber er hat dir die Sachen nicht persönlich übergeben? Nein. Er hat nicht geklingelt und hat gesagt, hier ist was? Nein. Er ist sowas von vorsichtig und gerissen, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, dass er auch eingebrochen ist in deine Wohnung? Richtig, ja. Er ist in meine Wohnung eingebrochen. Er ist in die Wohnung reingekommen, bevor ich in die Wohnung kam. Und dann ist er nachts rumgeschlichen mit Taschenlampe. Ich habe dann entsetzliche Angst bekommen, habe die Polizei angerufen. Wie der abgehauen ist, ich weiß es nicht. Moment mal, du warst doch noch gar nicht in der Wohnung. Du warst nicht in der Wohnung, als er eingebrochen ist. Ja, ich war noch nicht in der Wohnung. Er hat auf mich in der Wohnung gewartet. Und dann bist du reingekommen und er war noch in der Wohnung. Ja, korrekt. Das heißt, du hast ihn dann in der Wohnung gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn erst gesehen nachts um 2:30, als er mit Taschenlampe umeinander gelaufen ist. Und ich habe gedacht, eine Taschenlampe kann sie nicht allein bewegen. In der Wohnung? Ja. Aber da hast du ihn gesehen. Er war in deiner Wohnung. Du hast ihn dann schon etwas später in deiner Wohnung gesehen. Ja, und dann habe ich Polizei angerufen und da war er plötzlich verschwunden oder hat sich versteckt irgendwo. Ich weiß es nicht. Er ist ein absoluter Ungeheuer. Ja, Moment mal, langsam. Wenn du ihn in der Wohnung siehst, in der Nacht, was passiert dann? Schreist du? Du rufst die Polizei? Oder was hast du dann gemacht? Na, ich war ruhig. Ich war mäuschenstill, ruhig. Ich habe nur die Polizei angerufen. Gut, das hat er ja dann mitgehört. Sicherlich. Hast du gesehen, wie er geflohen ist aus der Wohnung? Nein, ich habe mit den Beamten telefoniert. Er hat mir die Beamten telefonieren so lange mit einer Person, bis der Funkwagen kommt. Okay. So läuft das. So, jetzt kam der Funkwagen. Die Polizei kam in deine Wohnung. Ja, und aber der Mann war weg. Also war er doch inzwischen abgehauen dann. Ja, natürlich. Er hat ja die Zeit genutzt. So, hast du ihn angezeigt? Ja, habe ich auch. Aber ich kann nichts machen. Ich habe null Beweise an der Hand. Mhm. Das ist das Frage. Inzwischen habe ich den Eindruck, dass er mich umbringen will. Warum sage ich denn das? Weil er mir einen furchtbaren Gestank in die Wohnung bläst. Vorgestern am Donnerstag hat er mir Alarmanlage in die Wohnung eingebaut, wo das Summen ist wie vom Zahnarzt. Moment mal, hat dir was in die Wohnung eingebaut? Ja, korrekt. Das heißt, er war wieder in deiner Wohnung? Ja, richtig, ja. Und da gibt es, Moment, langsam. So schnell geht das nicht. Ja. Dann kann die Polizei per Spurensicherung doch eine ganze Menge schon feststellen. Der kommt ja nicht als unsichtbarer Geist in deine Wohnung. Es ist unbegreiflich, wie der das macht. Hast du die Polizei wieder angerufen, damit die sich das angucken sollen mit dieser Alarmanlage? Ja, die waren heute Morgen um 10:30 waren zwei Beamte da und haben mit irgendwelchen Apparaten irgendwas aufgenommen. Und was sagen die zu dir? Ja, es sei jetzt alles in Ordnung. Aber es ist nicht in Ordnung, weil diese merkwürdige Wanze oder was auch immer das ist, es summt weiter. Okay, Angelika. Ja. Ich nehme das sehr ernst, was du sagst. Ich glaube auch, dass du das alles genauso empfindest und dass das sehr bedrückend für dich ist. Nein, nicht nur bedrückend, das ist hochgefährlich. Es ist hochgefährlich. Ja. Wir werden dich jetzt, wir versuchen dir jetzt mal zu helfen, und zwar durch ein Hintergrundgespräch. Aha. Dafür bitte ich dich noch einmal aufzulegen und zu warten, bis du von Magdalena, das ist eine Mitarbeiterin von mir, eine Psychologin, bis du von ihr zurückgerufen wirst. Und alles Weitere regeln wir im Hintergrund, okay? Okay, danke. Ich wünsche dir alles Gute und auf dass es besser wird, Angelika. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Danke. Ciao. Hier ist Steffen. Steffen ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist genau fast so ein Thema, was zu mir passt. Was denn? Was wir gerade gehört haben? Ja, so ähnlich. Das ist ja auch schon eine psychische Krankheit, sag ich mal. Vermutlich, ja. Ja. Ja. Ich muss es ja kurz machen. Ich rufe an, weil du ja auch so ein Esoterik-Skeptiker bist, sag ich mal. Nicht immer. Nicht immer, aber in dem Fall vielleicht, ja gut. Na, erzähl mal. Geht um Folgendes, meine Frau, wir sind also seit 7 Jahren zusammen, seit 2 Jahren verheiratet, hat vor ungefähr einem Jahr angefangen, sich extrem mit Esoterik zu beschäftigen. Mhm. Und ja, das ging halt von Wahrsagerei bis... Was von? Wahrsagerei. Wahrsagerei, Psycho-Coaching, spirituell, bis hin, dass sie halt einen Workshop gemacht hat, wo es darum ging, um Channel-Medium zu werden. Mhm. Und dann hat sich halt so ergeben, dass sie mittlerweile ja jetzt glaubt, sie hat heilende Kräfte. Das glaubte sie vorher aber nicht. Nee, sie ist also studierte Biologin. Was ist sie? Studierte Theologin? Biologin. Biologin. Mhm. Also, Naturwissenschaftlerin. Also natürlich. Aus einer ganz anderen Ecke kommend. Genau. Mhm. Und mittlerweile glaubt sie halt, sie hat heilende Kräfte. Sie redet mit Bäumen, sie redet mit Pflanzen, singt den Lieder vor. Was hältst du denn davon? Ja, sie hat mich verlassen. Was soll ich davon halten? Ach, sie hat dich verlassen? Ja, natürlich. Über Nacht. Da haben wir ja fast das Gleiche, was wir gerade gehört haben. Muss dazu sagen, ich arbeite wie du eigentlich auch nur nachts. Mhm. Ne? Und ich wusste ungefähr, was sie macht. Sie hat sich also mit allen möglichen Dingen beschäftigt, mit Sufismus. Glaubst du denn, dass diese Beschäftigung mit all diesen mehr oder weniger seriösen Dingen bewirkt haben, dass sie dich verlassen hat? Ja. Also sie steht vermutlich unter dem Einfluss einer anderen Person, vielleicht auch einer Sekte. Mhm. Das weiß ich nicht. Mhm. Das kann ich nicht einschätzen. Auf jeden Fall war sie schon immer ein sehr labiler Mensch, der vieles, was sie beeinflusst hat, relativ schnell aufgenommen hat. Sie hat dich auch schlagartig verlassen, ohne Begründung? Über Nacht. Und ihr wart jetzt so lange zusammen. Wo wohnt sie jetzt? Sie wohnt hier irgendwo in meiner Stadt. Mhm. Die möchte ich nicht nennen. Eigentlich, nee, brauchst du nicht. Eigentlich wollte ich meinen Namen auch nicht nennen lassen, aber das hat jetzt so nicht funktioniert. Aber. Naja, ne? Es gibt ja viele, die so heißen. Hat sie ihre Sachen auch nicht mal ihre Sachen geholt aus der Gemeinde? Nicht, gar nichts. Ach, das ist ja irre. Aber man hatte so Wertgegenstände oder von der Sparkasse was oder von Banken oder irgendwas so zu Hause. Ein paar persönliche Unterlagen hatte, aber sie hat noch nicht mal Möbel oder persönliche Unterlagen wie Diplomarbeiten. Genau, sowas. Nichts, genau. Nee, gar nichts. Wie lange ist sie jetzt weg? Fast heute genau auf den Tag 5 Monate. Das ist ja Wahnsinn. Und nichts gehört. Aber also auch ich habe den Kontakt abgebrochen. Es gab noch mal einen Kontakt, wo sie dann mir so gesagt hat, was sie da so macht. Und da habe ich dann innerhalb von 10 Minuten das Gespräch abgebrochen, weil ich habe eine Tochter, die auch teilweise mit uns zusammen gelebt hat, wo ich dann auch sage, ich lebe jetzt mittlerweile zwar in derselben Stadt, aber unter einer anonymen Adresse. Das ist deine Tochter, nicht die gemeinsame Tochter? Nein, das ist nur meine Tochter. Und du willst das Mädel schützen vor dieser Frau? Genau. Ich möchte einfach nur mal sagen, was aus solchen Sachen entstehen kann. Mhm. Oder wo die Hintergründe liegen können. Mhm. Wenn man an Wahrsagerei glaubt, an Engel etc. Ja. Das kann einen sehr durcheinander bringen. Muss nicht sein, aber kann sein. Kann einen völlig verwirren. Und ja, wenn man vielleicht eine gewisse Prädisposition hat, ja. Und die war da auch vorhanden. Ja, und wenn sie dann auch noch irgendwie Kontakt zu einer Sekte hat, was du gerade sagst, dann... Ja, Sekte ist heutzutage ja so ein ganz weit Begriff. Ja, ich verstehe. Steffen, die Sendung ist jetzt rum, aber ich glaube, das Grobe hast du erzählt. Es tut mir sehr leid, was da passiert ist. Sollen wir dich nochmal anrufen jetzt gleich? Ja, würde ich vielleicht... Okay, wir machen das. Dann ist alles Gute, Stefan. Steffen, entschuldige. Das war's für diese Woche in der Technik. Daniel Paulmann, schönes Wochenende. Ciao, ciao.